Und wir kommen zu den Filmen der Woche und zu denen zählt für unsere Kritikerin Anke Lewicke diese Woche zuallererst mal Tom Tykwers neuer Film 3 mit Sophie Reuss, David Striesow und Sebastian Schipper in den Hauptrollen. Anke Lewicke, Tom Tykwer hat im Interview bei uns gesagt, es sei eben eigentlich keine Dreiecksgeschichte, sondern das sei für ihn ein Film über zwei, die einen Dritten treffen. Auf jeden Fall ist es ja nach den großen internationalen Produktionen wie The International oder Das Parfüm sowas wie eine Rückkehr von Tom Tykwer nach Berlin und auch eine Rückkehr zum alten Thema, also zu den verschlungenen Wegen der Liebe, kann man das so sagen? Ja, das würde ich auf alle Fälle sagen. Und ich habe so das Gefühl, dass Tom Tykwer, der ja selbst in Berlin lebt, die Geschichte und eigentlich auch die Stimmung dieses Films vor der eigenen Haustür gefunden haben könnte, weil der Film spielt ja auch im Berliner Kultur- und Kunstbetrieb. Also Sophie Reuss spielt eine ganz bekannte Kulturjournalistin. Ihr Freund, gespielt von Sebastian Schipper, ist eben Kunsttechniker. Also beide haben Erfolg im Beruf und nach getaner Arbeit geht man eben ins Theater oder ins Kino. Und es ist ganz schön, wie Tom Tykwer eigentlich erzählt, dass dieses Paar schon 20 Jahre zusammen ist. Also das macht er so mit Splitscreen, also dass man sie einerseits in der Küche sieht, dann wie sie im Kino sind. Und man spürt, dieses Paar ist unheimlich vertraut miteinander, doch das große Begehren ist einfach abhanden gekommen und dann verlieben sie sich eben in denselben Mann. Und dieser Mann heißt eben auch noch Adam. Und Adam deutet es ja schon an, vielleicht liegt hier eine Neuerzählung im Leben der beiden. Und der Titel 3 ist doch eigentlich auch schon vielsagend. Und ich würde sagen, in diesem Film sucht sich die Liebe eben neue Lebensformen, also vielleicht jenseits des klassischen Paar zusammennehmt. Und ich glaube, deshalb sagt Tom Tykwer eben auch im Interview, das ist eben nicht eine typische Ménage à trois, wie man sie schon häufig gesehen hat, sondern das ist einfach vielleicht eine Geschichte aus dem Berlin, wo man versucht, einfach auch anders zusammenzuleben, vielleicht in größeren Zusammenhängen offener. Und es geht eben auch darum, dass sich die Geschlechterrollen ein bisschen auflösen, dass Vater und Mutter und alles verschwinden kann. Nun stellt man sich eine solche Konstellation, also zwei Männer, eine Frau, im deutschen Kino ja abgrundtief dramatisch vor, erscheint dem aber auch viel Komisches abzugewinnen, oder? In welcher Tonlage erzählt er das? Ja, über weite Strecken hat der Film mich ja erinnert an die Hollywood-Komödien der 30er und 40er Jahre, also an die sogenannten Screwball-Komödien. Und da ging es ja auch immer um Dreiecksbeziehungen. Die hatten ja auch schon immer einen sehr frivolen Unterton. Es ging um Gender-Crossing, also man muss sich nur an Cary Grant erinnern, in Leoparden küsst man nicht, der ja auch immer als Frau rumläuft, oder an Billy Wilder, manche mögen es heiß. Und genau das kann Sophie Reuss einfach wunderbar spielen. Die hat das Tempo, sie erinnert auch an Catherine Hepburn. Das ist alles sehr schön und ich hätte mir einfach gewünscht, dass er diese Tonlage mehr beibehalten hätte, weil darüber kann man ja viel über die Liebe erzählen, das haben ja auch diese alten Komödien gemacht, aber Tom Tykwer braucht immer noch diesen theoretischen Überbau, also gibt es dann eine Talkshow, wo es dann eben um Gendercrossing geht, man geht ins Theater, sieht Robert Wilson, wo Männer Frauen spielen und Frauen Männer und das wirkt alles so ein bisschen doppelt gemoppelt und gibt dem Film eigentlich auch eine Schwere, also ich würde mal sagen, der ist 119 Minuten, wenn er sich diese Szenen gespart hätte, hätte man schön solide 100 Minuten gehabt und es wäre ein ganz toller Film geworden. Dann mal zum zweiten Film und das ist Nostalgia de la Luz, Nostalgie des Lichts von dem Chilenen Patricio Guzmán, ein Film, der gerade in Tallinn mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet worden ist, gedreht in der Atacama-Wüste, wo einerseits die weltweit besten astronomischen Observatorien stehen und wo nur wenige Kilometer davon entfernt Frauen im Wüstensand nach den Überresten ihrer Angehörigen suchen, also der Opfer der Pinochet-Diktatur, deren Verbrechen in Chile zum größten Teil bis heute nicht aufgeklärt sind. Was ist das für ein Film, der diese gegensätzlichen Perspektiven zusammenbringt? Ja, diese Perspektiven nimmt der Film auf und zwar als Suchbewegung. Also wir gehen erst mit in diese tollen Sternwarten hinein, verlieren uns mit den Bildern in der Unendlichkeit des Weltalls. Und dabei gibt es auch einen sehr philosophischen Off-Kommentar von dem Regisseur selbst, wo er eben die Fragen nach der Unendlichkeit des Lebens stellt. Und dann geht die Kamera eben runter und auf einmal sind wir bei der Vergänglichkeit des Menschen und eben auch, was Menschen einander antun. Und wie das so parallel erzählt ist, ist es so, dass das Weltall, die Sterne sozusagen, die Zeugen davon sind, was Menschen sich antun. Und All diese Parallelen müssen wir uns aber als Zuschauer selbst stellen. Also der Film selbst hat eine sehr offene Struktur und ich finde das schon sehr bemerkenswert. Es geht natürlich auch immer darum, dass die Gegenwart schon wieder vorbei ist und Gegenwart eigentlich nur da sein kann, wenn man die Vergangenheit nicht vergisst. Und dadurch ist dann diese Geschichte eben auch so wichtig, dass diese Frauen, die dort graben, eben diese verdrängte Geschichte eben immer wieder hochkommen lassen und das aber angesichts des Alls. Also ich bin sehr beeindruckt gewesen von diesem Film, auch gerade, dass ein Regisseur den Mut hat, mir als Zuschauer so viel Gedankenfreiheit zu geben. Beeindruckt auch von den Bildern, weil ich stelle mir vor, dass da ja auch dann die Gegensätze aufeinanderprallen. Also wunderschöne Naturaufnahmen, aber dann eben auch schreckliche Bilder. Ja, das kriegt der Film schon ganz gut hin. Natürlich sind diese Bilder vom Weltall sehr beeindruckend und dann wird er, wenn er nach unten geht, eben wieder sehr dokumentarisch und geht mit der Kamera dann aber auch entsprechend immer einen Schritt zurück, sodass man das Gefühl hat, dass die Trauer dieser Menschen, die dort nach den Leichnamen buddeln, auch den ganzen Raum ausfüllen kann. Also das ist sehr diskret gehandelt und diese Bilder werden nie gegeneinander ausgespielt, sondern dieser Tonfallwechsel in den Bildern ist schon sehr gut eingefangen. Anke Lewicke über Drei von Tom Tykwer und Nostalgia de la Luz von Patricio Guzman. Und beide Filme sind jetzt ab kommenden Donnerstag zu sehen im Kino.